Nachricht 2. Guten Tag, hier Frau Kaiser. Können Sie mich bitte wegen unserem Treffen zurückrufen? Meine Rufnummer ist 40 82 55. Vielen Dank.